Zum 52. Jahrestag der Arbeitsaufnahme des großen Genossen Kim Jong-il im Zirka der Partei der Arbeit Koreas brachten die Massenmedien vieler Länder Sonderbeiträge und Artikel. Die Zeitungen Buibor, Komsomolskaja Pravda und Kommersant, die Internetnachrichtenagentur Yeropei Dewe, die Internetzeitung der Region Habarovsk Zebri Dewe und die Internet-Homepage irkutsk-blogspot.ru in Russland, die nigerianische Zeitung Nigerian Observer, die ägyptische Al-Akhbar Al-Masai und die kuwaitische Kuwait Times veröffentlichten die Beiträge über die unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Jong-il, der die Partei der Arbeit Koreas zu einer unbesiegbaren, revolutionären und mütterlichen Partei verstärkend entwickelt hatte. In der russischen Zeitung Buibor erschienen ein Bild, auf dem Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il zusammen sind und ein Foto von Kim Jong-il.